Transparenz für die Ohren. Aufnehmen, die Vakuum macht das schon, das ist sehr nett. Danke, wenn wir noch ein Backup hätten, fände ich das auch sehr gut. Haben wir schon. Ja, sehr gut, wunderbar. Okay, gut, dann sage ich einmal ganz offiziell herzlichen guten Abend und willkommen zur Vorstandssitzung des Landesverbandes NRW am heutigen 15. Februar des Heiligen Jahres 2018. Wir sind ein wenig später, möglicherweise kommt der eine oder andere noch dazu. Und die erste Amtshandlung ist, der Kollege Marsching ist auch da. Ich grüße Michelle und stelle aber umso erfreuter fest, dass wir beschlussfähig sind. Und das heißt, wir haben heute mal wieder eine ordentliche Sitzung. Wunderbar. Erste Amtshandlung wie immer, das Genehmigen des Protokolls vom letzten Mal, das hoffentlich alle gelesen und studiert haben eifrig. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall, dann haben wir das Protokoll einstimmig genehmigt und das gibt mir auch die Gelegenheit der wunderbaren Isan, die glaube ich jetzt Nachwuchs oder vielmehr ihre Tochter Nachwuchs gekriegt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das so? Nein, im Juni erst. Im Juni erst. Dann werde ich Opa, weil es wird ein Junge. Ah, okay. Ja, das ist doch schön. Das ist auch gut. Dann aber umso mehr möchte ich bei der Gelegenheit auch der wundervollen Isan danken für die eifrige Protokollarbeit, das permanente Hiersein, das permanente Unterstützen des Landesvorstands und vielen Dank dafür erstmal. Dann hätten wir als nächstes die Tätigkeitsberichte, wie immer. Und von oben, Kollege Marsching ist da, dann fängt Kollege Marsching an. Michelle, bitte sehr. Ja, Besonderes zu berichten gibt es, dass ich gestern auf dem politischen Aschermittwoch der Piratenpartei Deutschland war. Das Video dazu an, guckt euch die Webseite an. Es war ein netter Tag, es waren viele Gäste da, es haben eine Menge Leute im Livestream sich angeguckt, eine Menge Leute auch schon das Video gesehen. Politischer Aschermittwoch kennt ihr, man haut irgendwie auf die anderen drauf und redet danach ein bisschen über sich. Haben wir gemacht, wir haben viel Spaß gehabt. Ich glaube, die Leute, die da waren, die Leute, die es gesehen haben, werden einiges an Motivation daraus gezogen haben. Masch, das ist eine gute Frage, nachdem die Bayern gesagt haben, wenn der Masch fragt im Chat, ob Deutschland oder Bayern, also Piratenpartei Deutschland oder Piratenpartei Bayern, nachdem die Bayern für sich selber gesagt haben, dass sie nicht zu Deutschland gehören, ist es anscheinend Bayern, aber da es keinen anderen politischen Aschermittwoch innerhalb der Piratenpartei Deutschlands gibt, ist es wahrscheinlich auch Deutschland. Man weiß das nicht so genau. Das ist das Besondere tatsächlich innerhalb der letzten Zeit gewesen, wo ich gerne was berichten würde. Wenn es dazu Fragen gab, die über das, was wir gestreamt haben und so hinausgehen, dann stellt diese doch bitte jetzt. Kein Ding. Ja, ich sehe das nicht der Fall. Das wäre der Bericht gewesen, Michelle? Das ist mein Bericht soweit, ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Dann der Elder, bitte. Habe den Themenstammtisch in Witten besucht letzte Woche. Deswegen war ich nicht bei der LAVO-Sprechstunde. Dafür würde ich mich mal kurz entschuldigen. Der Themenstammtisch dort war sehr gut besucht. Gab auch schöne Gespräche. Fand ich auch klasse. Da hatte ich ja vor 2 Wochen ja schon mal das angekündigt. Gleichzeitig angekündigt habe ich das auch noch bei den letzten Team-PGF-Sitzungen, die ich jetzt am 6.2. und 13.2. besucht habe. Dort habe ich einige Projekte, die wir in NRW, also in einzelnen Kommunen ja da, wie auch stattfinden, da mal ein bisschen nach vorne gebracht, beziehungsweise da haben wir es vorgestellt. Und zwar im Einzelnen habe ich jetzt mal auch aufgeführt in Aachen, da ging es ja ums E-Ticket in Jüchen. Ich habe hier einfach mal freie Feinstaubfunkdinger genannt. Das ist quasi so eine Kombination aus Freifunk und Feinstaubmessung, was ich sehr, sehr interessant fand. Witten Organspende hatte ich ja gerade schon genannt. Und in Köln den Geisterzug, der ein bisschen die Überwachungsthematik nochmal aufgegriffen hat. Dann habe ich noch Kontakt zum Webmaster von kommunalpiraten.de aufgenommen und habe den auch endlich mal bekommen, was ja schon seit einigen Wochen bei uns jetzt hier in den Protokollen immer rumgeistert. Habe auch tatsächlich jetzt den auch gekriegt und bin jetzt mit dem auch dran, jetzt die Änderungen der Daten der aktuellen kommunalen Mandatsträger, die dort sind, noch mit aufzuführen. Also auch hier weiterhin wieder der Aufruf, wenn sich da jemand nicht vertreten fühlt oder sagt, ich bin jetzt da drauf, möchte es aber nicht aus bestimmten Gründen oder halt ich bin da nicht drauf und möchte es gern, dann bitte nochmal kurz bei mir melden, damit ich da auch mal drüber Bescheid weiß, weil ich habe leider meine Augen nicht überall. Ich habe jetzt endlich mal, ich habe den letzten Mal immer wieder den Link immer angekündigt, habe den noch nie reingepostet, mal eben auch wirklich die Reisen, die ich so mache, mal in einer Übersicht mal drin. Also falls da jemand mal nochmal drüber schauen möchte, kann das gerne da nochmal tun. Dazu habe ich auch jetzt am Dienstag, es ist immer passend, dass die Dinge auch immer am Dienstag kurz nach der, beziehungsweise direkt nach der Team-PolGF-Sitzung auch sind, die Sitzungen der internationalen Koordination, genau, und die Sitzung für die Vorbereitung der Europawahl 2019, bei denen ich jetzt damit teilnehme und jetzt auch da Ansprechpartner für NRW noch mit geworden bin. Das war es erstmal soweit. Ich weiß noch nicht, ob ich was vergessen habe, aber zur Not hänge ich das nochmal nach. Danke. Ja, vielen Dank, Elder. Fragen an den Elder. Ja, da hätte ich dann eine Frage. Und zwar, du erfindest den Geisterzug. Kannst du da vielleicht nochmal ein Wort zu sagen? Hast du da drin teilgenommen mit einem eigenen Wagen oder wie? Also es sind Infos, die nur extern an mich getragen wurden. Ich habe ja Rosenmutter selbst in genau auf der anderen Seite des Karnevals-Äquator teilgenommen. Also die Kölner, unter anderem Top Federführend mit Ingo Luff und der Aki, haben dort einen Umzug gestartet, der mit Überwachungsthema war. Genaueres habe ich da jetzt da nicht, also weiß ich jetzt selber nicht so ganz, habe das aber weiter verbreitet, weil ich die Idee schon ganz gut fand. Das war ja beim Team PolGF, also bei der vorletzten Sitzung war das ja noch gewesen, da war das alles noch in Planung. Und da habe ich das mit breit gegeben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Geisterzug hieß oder habe ich jetzt aus Erinnerung heraus jetzt. Kann auch anders geheißen haben. Das war jetzt so mein Name. Der Geisterzug ist ja immer sonntags, meine ich. Oder samstags sogar, ich weiß gar nicht genau. Aber jedenfalls vor dem Rosenmontag. Selbst da war ich nicht da. Nun gut, alles klar. Dankeschön dafür. Und dann wäre der Superkonduktor, also ich, dran mit dem Bericht. Ja, und das mache ich auch gerne. Ich war in der vergangenen Woche bei einer außerordentlich guten LAFO-Sprechstunde, die wir genutzt haben, nachdem an den LAFO keine Fragen da waren, für eine engagierte und auch qualitativ hochwertige Diskussion politischer Sachthemen aktuellerweise. Es waren zeitweise über 25 Leute dabei und es haben sich viele beteiligt und das hat richtig Spaß gemacht. Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, alle Zuhörer. Ich denke, dass solange sich die Volksparteien so aufführen, wie sie sich aufführen, kann das durchaus nochmal der Fall sein. Also guckt einfach mal nächste Woche rein. Wir bieten das Alternativprogramm zur Bundesvorstandssitzung, wenn ihr darauf keine Lust habt. Und ansonsten ist es im Augenblick in der Schatzmeisterei eher ein bisschen ruhiger. Es gab ein bisschen Organisatorisches zu bequaken und ein paar Tickets und das war's dann auch schon. Dankeschön dafür und jetzt ist der Masch dran. Ja, vielen Dank, lieber Bernd. Ganz kurz, ich habe ein bisschen in der Webseite rumgemacht. Ich habe ein paar Tickets geschubst und telefoniert. Nebenbei für den Ralf als Backup ein bisschen Mitgliederkram gemacht. Den AKB-Jungspolitik des Mumble habe ich ersatzweise für Sabine Martini mal wieder angeschoben. Ich hoffe, das entwickelt sich wieder in Masch, ja, du kannst mich wieder so dunkel nur hören, dann fange ich neu an. So ist es hervorragend. Ein bisschen, ja, da muss das Mikrofon immer so, egal. Bisschen Webseite, ein paar Tickets und Telefonate gemacht, den Ralf bei den Mitgliedersachen unterstützt. Den AK-Bildungspolitik-Mumble endlich mal wieder an den Start gebracht, in der Hoffnung, dass wir da wieder eine Größe und Stärke erreichen, wie wir sie aus den Vorjahren kennen. Auch bei der Vorstandssprechstunde dabei gewesen. Stammtisch besucht, Team PolGF zugehört und da Bildung und Familienpolitik vertreten und das Koordinatoren-Mumble wahrgenommen. Das war's schon. Ja, vielen Dank, Masch. Fragen an den Masch? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir den Bastian. Bitte sehr. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe als ersten Punkt die Werbetrommel gerührt für die Arbeitskreise in NRW über Mailingliste NRW, Facebook und Twitter. Fazit: Arbeit und Soziales konstituiert sich am 28.02. um 19 Uhr im Mumble. Ich lade herzlich dazu ein. Also es hat sich jemand gefunden, der das gerne machen will, anregen will. Der AK Bildung, wie Masch gerade schon gesagt hat, der läuft. AK Bauen, Wohnen und Verkehr ist kurz vor dem Durchbruch. Der AK Innenpolitik wird im Moment von der AG Innenpolitik auf Bundesebene bedient. Der nächste Termin ist der 1. März 2018 um 19 Uhr. Das ist vor der Vorstandssitzung. Dazu lade ich auch recht herzlich ein. Und dann suchen wir noch Leute für AK Kommunalpolitik, AK Wirtschaft, Steuern und Finanzen und den AK mit den vielen Buchstaben Energie, Klima, Landwirtschaft. Ihr wisst, was da alles mit drin ist. Wenn irgendwer Lust hat, da was zu machen und nicht weiß wie oder nicht weiß was, dann soll er mir bitte einfach schreiben und dann kriegen wir das hin. Als zweiten Punkt habe ich dann Ticket nicht nur geschubst, sondern auch beantwortet. Da war viel Kommunikation mit der AG Technik, wo ich noch dran bin. Und dann die Sprechstunde letzte Woche. Das war's von meiner Seite aus. Ja, vielen Dank, Basti. Fragen an den Bastian. Würde ich mich... Michelle, bitte sehr. Ja, aber nur ganz kurz, ich muss jetzt finden. Ich hatte es vorhin... Was, deine Frage? Ja, ich hatte eine Frage zu dem, was hier veröffentlicht war. Die Liste hatte der Basti ja gerade vorgelesen. Du hast in deinem Konzept, was du geschrieben hast, NRW macht Politik, hast du auch was geschrieben von, da kommt jemand und der hat zum Beispiel Wissen zum Thema Ewigkeitskosten und der kontaktiert dann den Beauftragten des AK Eklund. Dabei ist mir aufgefallen, woher wissen die Leute denn, dass es einen AK Eklund gibt? Wird das eine Art, oder hast du in deinem Konzept und in dieser Reaktivierung, die du gerade machst, auch eine Art zentrale Anlaufstelle mit drin? Ich meine, dass wir über sowas geredet hätten, aber damit das nochmal klar wird. In der Regel, wenn Leute, das muss ja parteiintern kommuniziert werden, wie kommunizieren wir parteiintern? Ich habe keine Ahnung, wir werden irgendwann eine Rundmail nochmal schreiben müssen vom Vorstand nach einer gewissen Zeit X, wo wir darauf aufmerksam machen, was für Arbeitskreise existieren. Also das nur als Teilbereich von irgendeiner Rundmail, die wir nicht inflationär schicken wollen. Des Weiteren müssten wir dann, wenn verschiedene Arbeitskreise angelaufen sind, auf Blog auf die verschiedenen Wiki-Seiten verlinken, damit wirklich jeder, ob Mitglied oder nicht, das findet. Das beantwortet deine Frage? Ja, das ist okay. Ich wollte nur wissen, ob das mit dem Hinterkopf ist. Ja, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, in der Tat, ja. Ja, vielen Dank, Michelle. Ich hatte dann auch noch eine Frage, und zwar habe ich jetzt schon wieder vergessen, welche Arbeitskreise sich wann konstituieren. Was hältst du denn davon, wenn du das kurz nochmal an die Termine hier im Protokoll, also im Pad, anhängen könntest? Dann ist es dort quasi auch eingetragen und dann sagen wir mal, nur für den Fall, dass tatsächlich einer da nachguckt. Ansonsten würde ich das auch auf unsere Webseite stellen wollen. Zumindest mal die konstituierenden Sitzungen. Halte ich sehr viel von, ja. Ich hänge das gleich unten im Pad an und mit der Webseite müsste Masch dann leider gucken, glaube ich, oder? Ja, so Neues aus dem Landesvorstand oder Termine oder was auch immer da drin steht. Aber danke dafür. Und dann ist der Kollege Herr Beckmann, NRW, im Sprechenraum. Kurz noch eben zur Frage vom Basti. Ja, schickt mir die Sachen gerne. Dann kann ich die online stellen. Also eine kurzfristige Veröffentlichung auf der Webseite wäre sehr intelligent. Dann könnte ich mir das vielleicht nochmal angucken. Zum Thema Kommunalpolitik finde ich das sehr interessant, weil da können wir noch zwei Jahre was machen, knapp. Ja, das wäre auch schade, wenn das Wissen, was da die letzten 3 Jahre sich angeeignet wurde, wenn das in irgendeiner Weise verloren geht oder wenn man die Chancen für den Kommunalwahlkampf 2020 nicht nutzen würde, nochmal irgendwie zu, es ist ja auch eine Art Vernetzung, wenn man ehrlich ist, und verschiedene Anregungen austauschen und so. Das habe ich mir gedacht dazu. Wir sollten auf jeden Fall jetzt schon den Kommunalwahlkampf einstellen, weil die Zeit ist dann irgendwann mal kurz, ne? Ich sehe das genauso, ganz genau, ja. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir da auch zusammenarbeiten müssen im Land. Und das geht ja nur, wenn man miteinander redet und sich dementsprechend vielleicht sogar in diesem AK Kommunalpolitik vernetzen würde. Aber ja, wir stellen das dann auch auf die richtige Internetseite, nicht nur auf den Vorstandsblog, sondern auf die richtige Internetseite. Ich würde sagen, das dürften wir hinkriegen. Er ist ja durchaus nicht unwichtig, wenn sich politische, sagen wir, Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskreise neu bilden oder überhaupt bilden. Ist das ja durchaus so mal eine Sache, die erwähnenswert ist. Wie kommunizierst du das denn ansonsten? Gibt es da Mails zu oder wie funktioniert das? Ich habe gemerkt, es ist wirklich sehr relativ mühselig. Über Twitter hat es funktioniert für die AG Innenpolitik. Das ist jetzt kein NRW. Frank Herrmann hat angefangen damit, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber ich habe das dann auch über Twitter kommuniziert. Und da habe ich dann Leute, es waren heute 5 Leute, waren insgesamt da. Das ist eigentlich relativ gut für die zweite Sitzung. Das heißt, Twitter ist ein Medium. Ich habe die NRW-Mailingliste steht uns zur Verfügung. Und ich habe zwar auf einen Multiplikatoreneffekt über die einzelnen Kreislisten gehofft, der ist nicht eingetreten. Vielleicht muss ich die alle selber darüber jagen. Und dann habe ich wohl oder übel auch Facebook, wobei Facebook hat dann wirklich wen gebracht, dass wir Arbeit und Soziales da wirklich eine Sitzung machen können. Ich habe nicht dran geglaubt, ich fand es cool und das waren die 3 Medien, die ich jetzt genutzt habe. Wenn es da noch irgendwelche Anregungen gibt, bin ich immer offen dafür. Aber das Problem ist wirklich, dass nicht jeder Pirat diese blöde NRW-Mailingliste abonniert hat oder weiß, dass es die überhaupt gibt. Nee, deswegen halt auch so viele Kanäle bespielen wie überhaupt nur möglich, damit sich das dann halt auch quasi, sag mal, rumspricht, ne? Reicht ja, wenn mir das auf einem Medium über den Weg läuft. Genau. Dann noch eine Frage. Ich sehe das nämlich auch gerade hier im Chat. Das sind diese Mumble, diese automatischen Mumble-Mitteilungen, AG Innenpolitik. Ist das jetzt eine Bundes-AG oder ist das eine Landes-AG? Und die Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften, die sich jetzt gerade bilden oder die sich jetzt neu konstituieren, sind das dann Bundesthemen oder sind das Landesthemen? Da muss ich aufpassen, bevor ich wieder was Falsches schreibe bei Twitter. NRW hat Arbeitskreise, also AKs, und der Bund hat nur AGs. Frank Herrmann hat versucht, in NRW einen Innenpolitik-Arbeitskreis zu machen. Der ist aber gescheitert, weil er eben keine Leute zusammengekriegt hat. Lag es an den Kanälen oder weil einfach keiner Bock hatte aus NRW. Und hat deswegen angefangen, einen AG auf Bundesebene Leute zu suchen. Das heißt, die AG Innenpolitik ist bundespolitisch. Ja, erstmal, also sie ist erstmal bundespolitisch, damit überhaupt da was passiert. Die anderen sollen alle landespolitisch werden. Das heißt, die AKs sollen Landespolitik bedienen. Und das soll die AG Innenpolitik auch, aber wir sind im Moment keine Leute verfügbar, um nur NRW zu bespielen. Gut, vielen Dank. Das wäre es von meiner Seite mit Fragen. Weitere Fragen vielleicht noch an den Basti bezüglich AGs, AKs oder sonstigem? Sehe das nicht der Fall? Gut, dann hätten wir, glaube ich, die Berichte soweit durch. Jo, das ist so. Statistiken haben wir heute nicht. Die werden nachgereicht, wie üblich, falls die mal nicht da sind zur Sitzung, sollte aber kein Problem sein. Wir sind noch liquide. Dann hätten wir als nächsten Punkt die Termine. Die lese ich kurz vor in aller Windeseile. Da haben wir am 17.02., das heißt also in 2 Tagen oder vielmehr am kommenden Wochenende, die Piratensicherheitskonferenz SECON in München. Und dann haben wir in Deutschlands heimlicher Hauptstadt jede Menge Termine, nämlich in Kassel, zumindest mal in Deutschlands heimlicher Piratenhauptstadt, ja, oder gefühlter heimlicher Piratenhauptstadt, nämlich die erste Programmkonferenz Marina in Kassel am 10.03. Also für alle, die mal an einer Marina in Kassel teilnehmen wollen, ich kann es nur empfehlen. Kassel ist ganz, ganz wunderbar, weit besser als man denkt. Und immer eine Reise und ein Besuch wert. Da Wochenende danach, vom 17. bis zum 18. drin. Verwaltungstreffen in Kassel mit IT sogar, also quasi ein gepimptes Verwaltungstreffen. Das Wochenende darauf, am 23. vom 23.3., das dauert ungefähr 3 Monate, die zweite Programmkonferenz in Kassel. Das ist eher der 23.6., Entschuldigung. Ah, okay, wusste ich nicht, ich dachte, wir machen 3 Monate Programmkonferenz. Schaden könnte es nichts, aber ich sehe es gerade, es wird gerade eh ausgebessert. Also, am 23.06. im Juni, mitten im Sommer, ist Kassel noch schöner. Zweite Programmkonferenz Marina in Kassel, am 25.08., 2 Monate später, dritte Programmkonferenz Marina in Kassel. Und gegen Jahresende, 24.11., vierte Programmkonferenz Marina in Kassel. Mein lieber Scholli, haben wir überhaupt so viel Programm? Brauchen wir so viel Programm? Egal. Fahrt hin, es kann sich nur lohnen und es wird bestimmt gut. Dann die Wiedervorlage der letzten Sitzung haben wir nichts. Aktualisierung von diversen Listen. Achso, das gehört zur Wiedervorlage. betrifft den Elder. Möchtest du dazu was sagen? Ja, im Grunde habe ich das ja vorhin schon im Tätigkeitsbericht reingesetzt. Also ich bin weiterhin an den Listener dran. Ich telefoniere, ich twitter, ich facebooke herum und bin weiterhin auch dran. Was die Seite kommunalpiraten.de angeht, habe ich ja schon gesagt, dass ich da selber persönlich keinen Zugriff drauf habe und da nicht direkt was ändern kann. Ich habe aber Kontakt zu demjenigen, der halt die Daten da verwaltet. Also den Kontakt habe ich zu ihm jetzt aufgenommen und bin da jetzt auch dran und habe ihm jetzt auch versprochen, das in seinem Format, wie er es auch braucht, dann auch zur Verfügung zu stellen, sobald ich halt auch die Daten selbst noch dazu habe. Da bin ich jetzt auch gerade dran, das ist wirklich ein riesen Ding. Ich habe, glaube ich, jetzt so ein 800 Seiten langes Ding an XML da, wo man da zwischen die ganzen Sachen da drin herumsuchen und finden muss und dann auch dementsprechend zuordnen. Weil das ist ja sehr, sehr ausführlich alles dargestellt. Bin aber dran. Gut, vielen Dank. Die Vako ist, glaube ich, im Sprechenraum. Vako, bitte. Danke. Ja, schon länger. Ich war im Pad, ich habe dich nicht gesehen. Es tut mir leid. Einmal noch ganz zurück an Anfang. Ihr müsst zwei Protokolle beschließen, weil letztes Mal ihr nicht beschlussfähig wart. Und ich habe wieder eine Frage zu diesen Programmkonferenzen in Kassel. Ich habe jetzt die letzte PolGF-Sitzung nicht verfolgen können, aber bisher ist überhaupt nicht bekannt, was da eigentlich gemacht werden soll und für wen es Sinn macht, da hinzufahren. Wenn es da tatsächlich ums Europaprogramm geht, dann sollten wir doch auch hier in NRW überlegen, für wen es vielleicht Sinn macht, dann auch da hinzufahren und vielleicht kann der Vorstand auch ein Reisekostenbudget freimachen, denn es kann sich auch nicht jeder leisten, dahin zu fahren. Ja, der Elder hatte eine Wortmeldung. Danke für die Frage, Vako. Ja, die Frage ist auch berechtigt, finde ich. Danke auch eben. Also ich war jetzt bei der letzten Politik-Folge-Sitzung und da wurde auch tatsächlich genau darüber gesprochen. Beziehungsweise wurde nur über die erste Programmkonferenz gesprochen, die drei weiteren. Die sind auch irgendwie meiner Meinung nach, also zumindest meines Wissens nach, noch nicht so ganz terminiert. Ich glaube, da ist auch die Frage, ob die überhaupt stattfinden. Das weiß da noch so keiner. Es geht allgemein überhaupt um Programm. Also aus allen möglichen Ecken kann dort teilgenommen werden. Es wurde auch freigestellt, wer da hinkommt. Es wurde auch ganz klar gesagt, der Bund selbst, der schießt da jetzt nicht zu, der holt sich auch keine Leute jetzt dahin, also direkt. Der wird da jetzt auch nichts machen. Wenn wir als Land Leute dahin schicken wollen, aus irgendwelchen Gründen, klar, dann können wir das machen auf unsere Kosten. Sollen wir dann auch tun. Aber es wurde ganz klar gesagt, das Ding ist offen für jeden. Es kann da jeder mit dran teilnehmen, wer da Lust drauf hat. Und was da genau besprochen wurde, da war auch noch nicht so ganz. Es wird aber in den nächsten, ich hoffe, Wochen, also zumindest wurde schon eher von Tagen dann noch gesprochen, soll noch ein Programm veröffentlicht werden. Das ist aber noch in Arbeit. War das die Info von Astrid, die ich da bekommen habe. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass das an vielen Leuten komplett vorbeigeht, die nicht regelmäßig hier im Mumble sich Vorstandssitzungen anhören. Und denke, dass wir das zumindest hier im Landesverband nochmal irgendwie veröffentlichen sollten, vielleicht dann, wenn das Programm da ist. Und ich denke, dass wir als Landesverband durchaus ein Interesse haben, dass Leute, die hier, also ich denke auch an einige Ex-MDL-Leute, die ja in bestimmten Themen sich über Jahre jetzt mit beschäftigt haben, dass wir ein Interesse daran haben, dass diese Leute dann auch dahin fahren. Ist nochmal gefragt, geht es ums Europaprogramm? Es kann ja nicht um alle Wahlprogramme gehen. Oder geht es ums Grundsatzprogramm? Da wurde tatsächlich nichts zugesagt. Also es wurde auch nicht konkretisiert. Ich kann mir sogar denken, dass für alle drei, also ich sag mal, fürs Grundsatzprogramm, für ein zukünftiges Wahlprogramm schon noch ein aktuelles oder auch ein Europawahlprogramm da schon dran gearbeitet wird. Da ist es aber alles wirklich tatsächlich offen. Ich sehe, das Organisationskomitee höchstpersönlich ist im Sprechenraum. Danach die Isan, erst Reit auf Parley, bitte. Ja, ich gebe mal einen direkten Hinweis. Einfach mal die Frau mit dem Hut auffragen. Und zwar ist das die Astrid Sem. Zu erreichen unter astrid.sem@piratenpartei.de. Und da wird, denke ich mal, erschöpfend Auskunft gegeben. Nicht hier so viel rumspekulieren. Ja, vielen Dank. Mario, die Isan, bitte sehr. Also ich kann nur das sagen, was Astrid jetzt auch ein paar Mal gesagt hat. Es geht wohl auch um die Straffung des Programms an sich. So viel dazu. Ja, also dann habe ich jetzt noch eine Wortmeldung. Also ich kann den das Begehren von Vaku völlig nachvollziehen, dass man da über ein Reisekostenbudget redet für eine Programmkonferenz, egal ob es jetzt Europa oder meinetwegen auch Bundesprogramm ist. Im Augenblick habe ich dann natürlich ein Problem, solange Inhalte nicht zumindest mal halbwegs umrissen sind, bleibt das für mich so eine Alles- oder Jeder- oder Keiner-Veranstaltung. Wen willst du hinschicken? Also beim Kenntnis- und Infostand heute hätte ich damit natürlich ein Problem, zumindest mal konkret zu sagen, okay, wir machen ein Budget für, was weiß ich, 3 Leute, 5 Leute, 1 Leute, was auch immer frei. Vaku. Ja, ich hatte ja jetzt an sowas gedacht, was wir schon mal in der Vergangenheit gemacht haben für Wahlkampfhilfe in anderen Landesverbänden, dass man irgendwie einen Betrag X nennt und ja, First Come und so weiter. Ja, selbst dann sollten wir zumindest mal eine Idee haben, über wie viele Leute wir reden. Also da hängt natürlich auch so ein bisschen die Gesamthöhe davon ab. Ich ehrlich gesagt, ich tue mich schwer im Augenblick. Ich kann ja sein, dass die Kollegen das anders sehen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt und morgen ist. 3 Wochen. Also wir haben dazwischen noch eine Sitzung, von daher vielleicht können wir das dann machen. Kann das sein, dass was mit deiner Verbindung ist, Michel? Wenn ich nicht durchgängig laut war, dann liegt das an dir, weil du beim letzten Mal gesagt hast, ich würde zu viel atmen. So. Schuld sind immer die anderen. Genau, bitte das Atmen einstellen. Ja, also nochmal. Also nochmal, ist ja erst am 10.3. erst in Anführungszeichen. Wir haben noch eine Sitzung dazwischen, das heißt theoretisch könnten wir das beim nächsten Mal beschließen. Schlau wäre tatsächlich, wenn es in irgendeiner Form was Schriftliches dazu gäbe, wo man dann weiß, was ist diese Programmkonferenz überhaupt. Und wenn wir das hätten, dann wäre ich durchaus für ein Budget. Aber wenn jetzt schon so viele Fragen sind und wenn schon die Grundsatzfrage gestellt wird, über welches Programm wird überhaupt geredet hier von Vorstandsmitgliedern, die ja dann doch ein bisschen besser informiert sind meistens, als man das so als Durchschnittspirat hinbekommt, ist, dann frage ich mich, ob da nicht vielleicht die Kommunikation sowohl in der Hohlschuld von uns als auch in der Bringschuld vom BUFO beziehungsweise den Veranstaltern der Programmkonferenz da irgendwie nicht, so optimal gelaufen ist. Das heißt, wir schieben erstmal auch Fragen über das Budget. Ich würde das fest in die nächste Sitzung schreiben und dann nimmt sich aber jetzt auch jemand den Hut, der die Frage gerne beantwortet hätte, was genau wird denn überhaupt für ein Programm da besprochen? Also ich nehme es definitiv noch mit in die nächste Team-Holger-Hilfssitzung, ansonsten frage ich noch direkt nach. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Dann hat Vaku natürlich völlig recht. Wir müssen noch das vorletzte Protokoll beschließen. Das heißt also, Sekunde mal, das, was wir beschlossen haben, das Protokoll vom 1. Februar und das, was dann noch beschlossen werden müsste, wäre das vom 18. Januar. Ist das richtig oder bin ich jetzt in den Daten verrutscht? Wer kann mir kurz helfen? 18. Ich Januar. Ich glaube, am 18. Januar. Ja, ne, ich glaube ja. Okay, gut. Ja, dann holen wir das natürlich an der Stelle selbstverständlich gerne nach. Vielen Dank auch für den Hinweis, Vaku. Und dann würde ich einfach nochmal dazu aufrufen, ich gehe mal davon aus, wir haben das alle gelesen. Wir haben da uns unsere Gedanken drüber gemacht und dann stelle ich jetzt halt auch hier die Gretchenfrage. Gibt es Gegenstimmen, was den Beschluss die Verabschiedung des Protokolls angeht? Gibt es Ich habe eine Frage zu diesem Protokoll, auch zu dem anderen vorhin schon, aber da war ich noch nicht wach genug. Wir sagen immer, die Statistik wird nachgereicht. In beiden Protokollen ist kein Statistikteil eingefügt, der aussagekräftig genug ist, sage ich mal vorsichtig. Also da sind Kontostände aktualisiert, okay, aber zum Beispiel die Mitgliederstatistik steht auf XXXX 2015-00 gemeldet, davon stimmberechtigt. Das ist halt, also die Frage ist halt, nimmt man den Teil dann raus oder ja, wie gesagt. Ja, danke für die Frage oder danke für die Anmerkung. Mitgliederstatistik ist ja ein Beritt von unserem Generalsekretär, dem Ralf, der im Augenblick einmal wegen Krankheit ausfällt und dann und wegen seiner Internetprobleme. Okay. Aufgrund technischer Probleme. Okay. Der kümmert sich normalerweise auch verlässlich um diese, um die Nachreichung oder überhaupt um die zeitgerechte Bereitstellung der Daten, wenn nicht, dann eben um die Nachreichung. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das damit zusammenhängt. Ich hoffe, oder andersrum gefragt, siehst du von daher einen Grund, das Protokoll nicht zu beschließen? Nein, ich würde halt nur sagen, dass dieser Statistikteil entweder noch nachgereicht wird oder wir diesen Teil dann rausnehmen, weil wir halt in der Sitzung immer sagen, wir reichen das nach und wenn wir es dann nicht nachgereicht haben in dieser Form, dann sollten wir zumindest diesen XX-Teil rausnehmen. Und zwar, weil, wenn jetzt jemand, wir kennen das, jemand stößt nach 2-3 Jahren auf so ein Protokoll oder auch übermorgen, man weiß es nicht, und guckt dahin und sagt, guck mal, da stehen immer noch Daten von 2015. Weißt du, ich meine, das sieht halt immer so schwierig aus, sag ich mal. Na, dann kann man lieber hingehen und diesen Teil rauslöschen. Ja, das ist das richtig. Ist so wie der nächste Stammtisch findet am 31.02.2016 statt. Ist schon klar. Ja, doof. Bitte dann, ja, so. Das sieht aus, als würde da seit Ewigkeiten keine Aktivität mehr sein. Ich kann das nachvollziehen, ja, und ich würde mich auch deiner Meinung anschließen diesbezüglich. Ich mache das auch gerne. Ich mache das auch jetzt live. Also ist gar kein Problem. Wenn jetzt keiner was dagegen sagt, nehme ich diese 3 Dinger da raus, wo 2015 steht, und dann bin ich auch bereit, das Protokoll so anzunehmen. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Somebody trägt das gerade ein. Ich glaube, das ist der Masch. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir das machen, damit es wenigstens für Außenstehende vernünftig aussieht? Der Masch trägt es gerade ein. Oh. Yes. Ah. Let me count and do it. Bitte ab und zu mal zuhören, Michelle. Ja. Danke. So, also nochmal die Frage. Gibt es Gegenstimmen, was die Annahme des Protokolls angeht? Ich warte extra auf Sänger, ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen gehen? Dann ist das einstimmig angenommen, auch das Protokoll oder vielmehr das Protokoll vom 18.01.2018. Danke nochmal für die Erinnerung, Vaku. Und dann können wir weitermachen, ne? Oder? Spricht was dagegen? Ich glaube nicht. Das wären dann Anträge an den, Beauftragten Daniel Düngel. Ja, der ist heute nicht da. Deswegen muss auch dieser Punkt übersprungen werden. Wir kümmern uns beim nächsten Mal darum. Theoretisch kommt er in 20 Minuten, je nachdem, wie lange wir brauchen, wäre er dann da. Ja, dann würden wir das gegebenenfalls, wenn sich das passt, würden wir das gegebenenfalls nochmal nachholen, den Punkt. Aber im Augenblick müssen wir erstmal den Hint anstellen. Dann hätten wir Anträge an den Landesvorstand. Das wäre hier der Finanzantrag der Piraten Herne. Jetzt gab es da vorhin schon eine Anmerkung von Vaku dazu, bezüglich der Vorstellung dieses Antrags, die ich auch in dem Fall für unerlässlich halte. Ich hatte das auch nur mit einem Ohr verfolgt, weil da wir noch nicht angefangen haben und so weiter. Was machen wir mit diesem Antrag? Bitte nochmal um Meinungsbild. Ja, ich würde da was zu sagen, weil ich glaube, ich bin derjenige, der es ein bisschen verbockt hat. Also der Finanzantrag ist ja jetzt schon ein paar Wochen alt. Ich habe den extra etwas zurückgeschoben, weil ich aus eigenem Wissen heraus weiß, dass der VKV-Recklinghaus ja schon so ein Ding besitzt und habe das den Hernern extra angeboten. Also habe ich extra versucht, noch Kontakt mit denen aufzunehmen, was etwas schwieriger aussah oder zumindest geworden ist, als es eigentlich sein sollte. Bis ich dann irgendwann mal tatsächlich mal jemanden bekommen habe. Derjenige hat mir dann versichert, das Thema dann, das Angebot der Recklinghäuser, dass Herne sich dann das Stromaggregat der Recklinghäuser mal auch leihen können, bevor die sich einen eigenen kaufen. Wollte er dann in einer Vorstands- oder in einem Stammtisch dann besprechen. Und erst gestern kam dann auch eine Antwort zurück, bei denen dann gesagt wurde, nee, die möchten bitte trotzdem diesen Finanzantrag bitte da beschlossen haben. Also die nehmen gerne das Angebot der Recklinghäuser an, wollen es auf alle Fälle sich mal anschauen. Wollen aber trotzdem lieber die Option offen haben, sich einen eigenen kaufen zu können. Und das würde ich persönlich den auch nicht nehmen wollen. Ja gut. Ist denn jemand da, der diesen Antrag vorstellen könnte aus dem Zuhörerraum? Das ist anscheinend nicht der Fall. Dann sage ich nochmal, bevor ich dann auch, oder ich melde mich einfach mal als Erster zu Wort. Ich halte das in dem Fall für unerlässlich, dass der Antrag von den Antragstellern vorgestellt wird. Ich habe diverse Fragen dazu und ich würde den so auch nicht beschließen wollen, ganz ehrlich. Ich auch. Was ist denn euer Problem mit dem Antrag? Also was sind die Fragen, damit man mal so einen Eindruck kriegt? Ich glaube, wenn ich einen richtigen Kopf habe, gab es dasselbe Modell für, ich meine, knapp 100 Euro günstiger. 50 auf jeden Fall, 50 bis 100 Euro. Und so viele Infostände macht man ja nicht. Und ich würde dann schon gern wissen wollen, warum von dem Nachbarkreis dieser Generator nicht gebraucht werden kann. Also ansonsten habe ich kein Problem damit, das abzustimmen. Nur das sind eben zwei Fragen. Und nicht mal wegen den 50 oder 100 Euro, sondern hauptsächlich, warum, wie die Begründung ist, warum der aus dem Nachbarkreis nicht gebraucht werden könnte. Jo, weil das das wäre die eine Frage, ganz klar. Dann schließe ich mich Basti da auch an. Ich weiß nicht, wie viele Infostände die im Augenblick machen. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, ob wir neuerdings an jedem Infostand eine Stromerzeugung haben müssen, um Handys aufzuladen. Keine Ahnung, was die Idee dahinter ist, muss ich ehrlich sagen. Rechner für Präsentationen. Also, das sind alles so Sachen, über die ich gerne reden würde und nicht spekulieren würde. Und das halt eben auch mit den Antragstellern. Die müssen sich auch, da müsste ja auch eine Idee dahinter sein, warum man da einen Stromerzeuger, einen Generator dann offensichtlich braucht. Okay, dann halte ich mal dagegen kurz. Ich weiß nicht, ob wir das innerhalb dieses Vorstandes dann diskutieren. Ich würde gerne mit den Antragstellern darüber reden wollen. Ja, die sind aber jetzt nicht da und der Antrag ist nun mal da. Aber du hast den Antrag nicht gestellt. Das ist richtig, aber es gibt einen gestellten Antrag, den wir dann jetzt behandeln gerade und deswegen würde ich da gerne was zu sagen. Michel, bitte. Es sei denn, du möchtest das nicht, dann. Nee, ach, um Himmels Willen. Also, wer bin ich? Also, bitte. Ich hätte tatsächlich ein Problem mit einem mit diesem Antrag, wenn das Angebot da gewesen oder wenn das Angebot da ist, ihr könnt auch bitte den Stromerzeuger des Nachbarkreises mitbenutzen und diejenigen hätten diese Info noch nicht. Jetzt sagt der Elder gerade, die haben die Info und die haben gesagt, sie wollen trotzdem einen Stromerzeuger und ich bin durchaus, also das ist die wichtige Info für mich. Die 50 Euro, okay, das ist relativ einfach. Ich meine, googeln kann ich auch. Ist der erste Treffer bei Google, juhu. Dann ändert man den Beschlusstext entsprechend, dass man sagt, ihr kriegt nicht 249 Euro, sondern 103,95 Euro. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ich bin durchaus Verfechter dessen, dass die Kreise selber wissen müssen, was sie mit ihrem Budget machen. Und wenn das in deren Budget drin ist, wenn das VKV-Budget das hergibt, und die nach der Information, ihr könnt es aber auch vom Nachbarkreis euch ausleihen, trotzdem sagen, nee, wir möchten aber einen eigenen haben, weil wir dann, warum auch immer, flexibler sind oder weil es geil ist, ein eigenes Schüppchen zu haben, das ist deren Geld und die sollen ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen, in Anführungszeichen, da es sich hier nicht um Koks und ich darf nicht mehr Nutten sagen, deswegen heißt es Sexworker sich handelt, würde ich diesem Antrag in der Form zustimmen, auch ohne, dass ihn jemand vorstellt. Weitere Wortmeldungen bitte. Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Marsch. Ja, was der Michel sagt. Weil anders würde es bedeuten, dass wir solche Anträge nie wieder abstimmen, wenn keiner von den Antragstellern da ist und dass diese Bedingung gibt es halt einfach nicht. Die Bedingung ist, du musst zwei weitere Antragsteller aus deinem Kreis haben und das liegt alles vor. Der Antrag ist gestellt und der ist korrekt gestellt. Ja, das mag sein. Ich halte das trotzdem aufgrund des Falls, also aufgrund des Antrags selber, habe ich halt eben Fragen. Nochmal, wenn die einen Infostand pro Jahr machen, dann erschließt sich mir nicht die Idee, warum man dafür einen Stromgenerator braucht. Egal, ob die ein Budget haben oder nicht. Ein Budget zu haben, heißt nicht, dass man das Geld zumindest bei unserer angespannten Finanzlage für alles Mögliche rausbläst. Sorry, aber da wüsste ich gerne, warum man dringend zum Handy aufladen Stromerzeuger braucht. Also Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Bernd, aber du bist jetzt ein bisschen zu viel Sand. Ne? Also da steht natürlich ja, keine Begründung. Ja, deswegen. Das ist ja das Problem. Lass mich doch bitte auch ausreden. Ich kann mir das Szenario, was Sie da nur angerissen haben, durchaus vorstellen. Und ich weiß von den Herren Piraten, dass die Alarm machen, dass die auf der Straße sind. Und wenn die sich vorstellen, da Freifunkzellen aufzubauen, vielleicht in den Präsentationen dazu noch Erklärungen liefern oder eben Piraten bewerben, glaube ich, dass sie das nicht nur einmal im Jahr machen werden. Die machen Alarm. Und das würde ich ja halt gerne erfragen wollen. Zum anderen ist dieser Antrag auch nicht zeitkritisch, also der muss nicht zwingend heute entschieden werden, sondern der kann durchaus weiterer Erläuterungen harren. Vaku, bitte. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, weil am Anfang nicht alle da waren, der Antragsteller ist natürlich auch nicht hier, weil er nicht eingeladen wurde, weil der Antrag uns gestern nicht bekannt war. Insofern den jetzt nochmal 14 Tage zu schieben, wo er schon über 14 Tage alt ist, wegen der Fragen, die da jetzt nicht geklärt werden können, bei einem VKV-Antrag, wo ich eigentlich dachte, dass sowas mehr oder weniger durchgewunken wird, weil die selber verantwortlich sind für ihr Geld, finde ich ein bisschen schwierig. Und der Radov Pali. Nur mal kurz, wir haben sowas immer mit einer Autobatterie und einem Wechselrichter geregelt. Entschuldige, nochmal? Wir haben sowas immer mit einer Autobatterie und einem Wechselrichter geregelt. Ich meine, wer will Benzin und so knetternden Dinge in der Gegenpunkt stehen? Ja, also ein Freifunkrouter braucht nicht so viel Strom. Wer lässt sein Handy da und lässt das laden über mehrere Stunden? Kommt mir auch irgendwie abstrus vor. Und wie gesagt, alles andere, tragbare Rechner, keine Ahnung, was hier für Großverschwendung planen. Ja, aber entsprechend aus guten Wechselrichter bist du preislich ja schon fast in derselben Region. Also ich denke, die haben sich den Kopf gemacht. Weitere Wortmeldung. Ja, von mir war eigentlich. Also ich stehe in Kontakt mit den Hernern jetzt aktuell. Die haben mir nochmal, beziehungsweise nicht mir, sondern Tatjana haben sie jetzt noch zugeschickt. Also die machen schon mehrere Infostände im Jahr. Da laufen jede Menge Aktionen der Stadt Herne, unter anderem die 1. Mai-Demo, Umwelttag, Kanalfest wird hier nochmal genannt. Und ganz klar, die wissen auch und wollen sich auch das Gerät direkt den Häusern auch ausleihen, um nachzuschauen, ob tatsächlich das Gerät, was sie sich da jetzt vorgestellt haben, tatsächlich. Ich sehe teilweise jetzt schon das Problem mit dem 1. Mai, weil im 1. Mai wird das Gerät definitiv in Recklinghausen benutzt werden, weil dort ja das große Kulturfest ja immer stattfindet. Da werden sie natürlich das dann nicht bekommen können. Also bevor man da jetzt wegen einem Tag da jetzt zwei Geräte haben muss, weiß ich nicht, weil es läuft alles ab, gerade derzeit parallel mit dabei. Ja, die wollen sich natürlich auch für den Test das Gerät auch mal gerne ausleihen, was sie nochmal nachgefragt hatten, was jetzt auch wohl demnächst passieren wird. Die haben auch jetzt ihre Stammtische umgesetzt, weil die hatten die immer genau zum gleichen Zeitpunkt wie ihre Klinghäuser hatten sie ihre Stammtische und war natürlich immer schwierig gewesen, dort sich gegenseitig da zu besuchen, um halt sowas absprechen zu können. Aber das passiert jetzt wohl. Ja, vielen Dank, Elda. Dann hatte ich mich nochmal zu Wort gemeldet. Also wir haben auf unserer Vorstandsklausur Anfang Januar über alle möglichen Sparmaßnahmen diskutiert und sagen wir mal streckenweise auch das Unmögliche zumindest auch mal gedacht. So, und mittlerweile ist es so, dass Piraten dann offensichtlich auf einem Infostand nicht mehr ohne eigenen Stromerzeuger sein können. Leute, das ist an so vielen Stellen das falsche Zeichen. Ich weiß auch nicht, wo die Idee herkommt, dass man für ein Handy Ladestation und ein Freifunkrouter und ein Rechner für Präsentationen auf einmal eigene Stromerzeuger braucht. Hätte ich es halt gut gefunden, wenn jemand von den Antragstellern hier gewesen wäre. Aber auf mich macht es den Eindruck, wohlweislich auch in dieser Möglichkeitsform, auf mich macht das den Eindruck eines, ich sag mal, mehr oder weniger verzichtbaren Luxusgegenstands. Aber das kann ich halt eben nicht beweisen, aber mir schließt sich das so in dieser Form, Michel. Ach, ich sehe gerade, der Netro Bonschiller schreibt es auch gerade. Sorry, ich wollte es dir nicht klauen, ich habe es nicht gelesen. Wir reden über ein Grundsatzproblem anhand eines konkreten Beispiels. Nein, wir reden über zwei Grundsatzprobleme, Entschuldigung. Wir reden einmal über das Grundsatzproblem Sparen, wo wir auf der Vorstandsklausur drüber geredet haben, was aber niemand so richtig wissen kann, weil wir natürlich nicht über alle Gespräche, die wir da geführt haben, in aller Ausführlichkeit berichtet haben und berichten konnten auch, weil ja auch viel hin und her ging und so. Natürlich reden wir über das Sparen, aber da fehlt mir jetzt so ein bisschen zumindest für diesen Antrag und zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir auch als Vorstand das nicht beschlossen haben und nicht gemacht haben, dass wir zum Beispiel eine Mail schreiben an alle Mitglieder in VKVs, passt mal auf, liebe Leute, wir ziehen jetzt hier die Sparschrauben an, bitte bedenkt genau, was ihr kaufen wollt oder ähnliches. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ist nur ein Beispiel, ich muss gerade ein bisschen frei reden, ich bin nicht so hundertprozentig da, aber ich hoffe, ihr wisst in etwa, was ich meine. Das zweite Grundsatzproblem, was wir besprechen, ist eins der General oder der generellen Kritik, meiner generellen Kritik an den Vorständen der letzten Jahre. Dieser Landesvorstand hat in meinen Augen nicht das Recht, darüber zu entscheiden, was ein Luxusproblem ist und was nicht. Wenn es nicht völlig abgespaced ist, was ein VKV bestellen will, ne, Koks und Sexworkerinnen, was nichts mit Politik und oder der Arbeit, die sie so machen, zu tun hat, dann kann man durchaus ein Veto einlegen, auch als Landesvorstand. Wenn die einen Gegenstand kaufen wollen, der zu einem Infostand ihrer Meinung nach gehört, weil die eine Idee von dem Infostand haben, und wenn es diese 199 € kostet, dass Leute, die sich Gedanken gemacht haben, so soll unser Infostand sein und so haben wir da Bock drauf und so geben wir hier alles, dass das der Motivator ist, Mensch, wir haben jetzt ein eigenes Teil und das ist in deren Budget und das hat was mit politischer Arbeit zu tun, haben wir in meinen Augen kein Recht darüber in irgendeiner Form zu entscheiden und zu sagen, machen wir nicht. Ich kann das verstehen, wenn noch Fragen da sind, dass man dann sagt, wir schieben. Ich kann nicht verstehen, dass wenn es einen Antrag gibt, der komplett korrekt gestellt ist, der schon etwas älter ist, der da rumliegt, dass man dann, ohne dir einen Vorwurf machen zu wollen, Bernd, aber dass man dann so sagt, nee, lass uns den mal schieben, das will ich noch nicht entscheiden. Ich kann das verstehen, zwei Herzen schlagen gar in meiner Brust, aber am Ende, wenn das was mit Politik zu tun hat und wenn das was mit deren Infostandvorstellung zu tun hat, es ist deren Geld, die können es ausgeben, wofür sie wollen. Vor 2-3 Jahren gab es mal diesen Fall, da wollte sich ein VKV T-Shirts kaufen, das wurde dann irgendwie abgelehnt und dann doch wieder nicht und da gab es einen langen Streit. Das war exakt das gleiche Problem. Niemand braucht ein T-Shirt an einem Infostand, totaler Luxusartikel. Aber wenn das diese Leute motiviert, diesen Infostand zu machen und sich weitere 6 Monate für diese Partei reinzuhängen und zu engagieren, ja, dann Mai, dann soll es eben so sein. Ich wollte dem Masch nicht vorgreifen. Ich glaube, der wollte auch was sagen. Ja, danke, Bernd. Am Anfang dieser mittlerweile viertelstündigen Diskussion um Beschluss oder Nichtbeschluss habe ich den Helder so verstanden, als dass die Herner den Recklinghäuser Generator nicht wollten. Jetzt bei seiner letzten Meldung habe ich ihn so verstanden, als dass sie noch in Abstimmung befindlich sind. Wenn wir den jetzt positiv beschließen und die trotzdem den Recklinghäuser nehmen und das Geld einfach nicht verwenden würden, wäre das ja kein Schaden, oder? Das wäre kein Schaden. Es geht, glaube ich, ja nicht um Schaden. Aber bitte mach weiter. Ja, weil wenn wir den sonst beschlossen und das Geld verwendet werden müsste, wäre das natürlich blöd. Dann könnten wir den eventuell sogar gar keinen Gefallen tun. Aber so sehe ich es nach wie vor. Wir können den beschließen und wenn die sich mit Recklinghausen doch einig werden und einen Modus finden, wie die sich das Ding teilen, das vorhandene, dann sind die wahrscheinlich froh, dass sie das Geld gar nicht ausgeben müssen. Ja, so, dann hätte ich mich... Nee. Also ich habe jetzt nicht vorgeschlagen zu schieben. Ich habe im Gegenteil gesagt, wir können den jetzt positiv beschließen, nach meinem Dafürhalten. Sollte sich herausstellen, dass sie das Geld nicht brauchen, weil sie doch mit Recklinghausen zusammenarbeiten, schadet der positive Beschluss ja nicht. Ja, dann hatte ich noch eine Wortmeldung. Also, erstmal beschließen wir den hier. Und den beschließen wir nicht im Vorgriff schon mal positiv. Nur mal so viel. Dann zu Michelle. Du hast da jetzt den großen Bogen über den alten Landesvorstand und politische Arbeit und ich weiß nicht, was noch gemacht. Die Sache an sich ist dabei eher in den Hintergrund marschiert. Also erstmal, Masch hat völlig recht, wir reden lange darüber. Ich halte das aber auch für richtig und notwendig, weil ich rechne damit, dass ihr auch sowas im grundsätzlichen Charakter hat und haben sollte, weil solche Anträge möglicherweise oder so mal so, solche Situationen möglicherweise in Zukunft öfter passieren werden. So, das ist das Erste. Dann das Zweite, ja, mag sein, dass der Antrag formal korrekt ist und drei Unterstützer und so weiter, alles völlig richtig, gebe ich dir auch völlig recht, will ich auch gar nicht bestreiten. Nichtsdestotrotz heißt das immer noch, dass wir als Landesvorstand zumindest mal bei denen, und du hast ja selber die Einschränkung gebracht, wenn dieser Antrag oder wenn das Vorhaben nicht völlig abgespaced ist, ja, dann müssen wir das durchwinken. So, und dann sage ich dir ganz klar, für mich hat das die Grenze demnach dann auch überschritten, das abgespaced sein. Nochmal, ich kann nach wie vor eine Notwendigkeit nicht erkennen, dass mittlerweile jeder Infostand mit einem eigenen Stromerzeuger ausgerüstet sein muss. Ich halte das für kompletten Luxus und ich halte das eben auch nicht für angemessen. So, und allein deswegen hätte ich mit den Antragstellern gesprochen, wenn die im letzten Jahr, keine Ahnung, 10 meinetwegen Infostände gemacht haben, ja, und dabei unbedingt einen Rechner gebraucht hätten für eine Präsentation. Jeder Rechner hat irgendeinen Akku drin, der muss nicht den ganzen Tag am Netz hängen und so ist es mit Handys auch und so weiter und so fort. Also nochmal, mir erschließt sich die Notwendigkeit nicht. So, und dann würde ich halt tatsächlich auch beantragen, den Antrag zu schieben. Und unter der Maßgabe, dass eben kein zeitlicher Druck da ist. Bis zum 1. Mai, das sind 4 Monate oder über 3 Monate, kriegst du an jeder Straßenecke irgendeinen Stromerzeuger. Auch da kann kein Druck sein, kein Beschaffungsdruck, der uns da unter Druck setzen würde, dass das unbedingt heute passieren muss. Ich würde gerne mir die Argumente, die ja durchaus gut und ehrenvoll sein können, werden wahrscheinlich auch, würde ich mir gerne der Antragsteller anhören. Herr Gott im Himmel. So, und was der Reide Farley da reinpostet, in der Tat, ich weiß nicht, ist das ein Benzingenerator? Also brauchst du dafür Sprit, um den zu betreiben? Den kannst du nämlich dann in der Regel auch nicht überall betreiben. Also da gibt's durchaus auch noch Einschränkungen, wo du so ein Ding anwerfen kannst. Und das hätte ich mir gerne mal erläutern lassen, Entschuldigung. Verteilst du noch Wortmeldungen oder? Ja klar, wenn Wortmeldungen sind, natürlich. Der Masch war der Erste. Masch, bitte. Ja, ich hatte ja schon, vielen Dank. Ah, okay, dann nehme ich an, Michel, du. Ja, nimmst du richtig an. Wenn dir so unbehaglich ist, stimme ich dem Schieben mit Bauchschmerzen zu. Aber wirklich mit Bauchschmerzen, weil die Argumentation halte ich für nicht stark genug. Es ist auch nicht einzusehen, warum jeder Infostand einen eigenen Pavillon haben soll. Den kann man sich auch bitte in seinem Nachbarkreis abholen für die 5 Infostände, die man im Jahr macht. Und der ist wesentlich teurer. Einfach nur, um das mal ins Bild zu setzen, wie ich das sehe. Es gibt so viele Dinge, die sind unnötig. Aber wer sind wir zu entscheiden, was nötig oder unnötig ist? Das ist deren Geld, es ist deren Budget. Die haben 4 Leute zusammen innerhalb ihres VKV. Anscheinend 4 Aktive, die sagen, jawohl, wir wollen das machen, dann sollen sie es machen. In drei Gottes Namen, wer sind wir zu entscheiden? Und das ist halt der Punkt. Ja, und dann hatte ich mich nochmal eingetragen. Wir sind der Landesvorstand. Wir sind der Landesvorstand, das im Zweifel zu entscheiden. Also das erstmal auf die Frage. So. Und ja, du hast recht, man kann auch über das Thema Pavillon diskutieren. Das kann man durchaus tun bei der Gelegenheit. Und ich gebe dir gerne zu, dass ich das vor einem Jahr bei einer anderen finanziellen Situation auch anders gesehen hätte. So, aber der Job ist, mein Job ist halt eben, die Finanzen nicht nur im Blick zu haben, sondern eben auch davor zu warnen, wenn Ausgaben anstehen, die möglicherweise, zu denen ich eine andere Meinung habe. So, und das wäre in dem Fall der Fall. Wir sind nicht vor einem Jahr, sondern wir sind jetzt. Wir haben jetzt auch die Parteienfinanzierung zurücküberwiesen, über 70.000 Euro. Das heißt, wir stehen jetzt finanziell da, wo wir halt eben in Wirklichkeit ohne diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Kredit der Landtagsverwaltung oder des Landes NRW gewesen sind oder gewesen wären. So, im Augenblick ist kein Wahlkampf, im Augenblick ist nichts, wofür ich nochmal, ich wieder fange an zu wiederholen, mich zu wiederholen, wofür ich die Notwendigkeit sehe. Aber das soll es dann auch gewesen sein von meiner Art. Mir ist auch lieber, wir würden das heute entscheiden, aber ich würde, um halt wirklich halt auch den Antragsteller mit seinen guten Gründen und Argumenten zu hören, wäre es mir ehrlich gesagt lieber, wir schieben das auf die nächste Sitzung, wann der Kollege oder die Kollegen Zeit haben, und dann freue ich mich auf eine ebenso angeregte Diskussion. So, und dann würde ich halt eben beantragen wollen, den Antrag zu schieben, auch mit Bauchschmerzen, und würde dementsprechend positiv abstimmen wollen. Das heißt, ich würde einfach mal die Meinung zum Schiebeantrag oder das Abstimmverhalten zum Schiebeantrag einzeln abfragen, und zwar von oben nach unten. Der Basti als erstes, bitte sehr. Schieben, bitte. Der Elder. Ach, ja, also auch mit Bauchschmerzen, weil ich das Ding auch verbockt habe, aber dann würde ich mir auch zu schieben raten. Masch, bitte. Dagegen. Der Michel. Schieben mit Bauchschmerzen. Und ich schiebe auch mit Bauchschmerzen, und dann würden wir den Antrag auf die nächste Vorstandssitzung vertagen. Vaku, kriegt der Antragsteller jetzt automatisch Nachricht davon, dass er beim nächsten Mal behandelt wird, oder wie funktioniert das? Würde ich dann so machen, ja klar. Alles klar, danke. Und ja, Chiller, manchmal ist das eine schwere Geburt, aber das ist dann eben so. Guck dir mal die SPD an. Ich will Außenminister werden. Okay, dann möchte ich Kanzler werden. Viel zu viel Arbeit, und du darfst nicht die ganze Zeit durch die Welt fliegen. Die 3 Monate noch. Also, liebe SPD-Mitglieder, wenn ihr Merkel weghaben wollt, stimmt gegen die GroKo. Okidok, aber wir machen hier weder Werbung für oder gegen irgendwelche Volksparteien. Das wäre dieser Antrag gewesen. Weitere Anträge liegen uns nicht vor, und dann wären wir schon beim Teil Sonstiges. Hat jemand irgendwas vorzubringen? Bitte sehr, dann jetzt. Ja, ich hätte was. Das gehört eigentlich mehr in den Terminbereich mit rein, aber es ist auch noch nichts Genaueres Feststehendes. Also zumindest der Termin steht fest, aber der Ort noch nicht. Und zwar am 2. und 3.6. findet die Aufstellungsversammlung für die Europawahl statt. Derzeit sind noch, ich glaube sogar 2 Hallen sind im Moment in der engeren Wahl. Ist aber noch nicht komplett feststehend, dass es genau eine von diesen beiden werden. Und zwar wird es entweder Wolfenbüttel oder Neuruppin. Es können aber noch weitere Hallen sich immer noch bewerben, oder beziehungsweise einige Städte sich dann noch bewerben, wenn sie unbedingt die AV zur Europawahl ausrichten möchten. Ansonsten, ja, habe ich noch ein anderes Ding noch, und zwar... Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Michel. Neuruppin, ich dachte, es wäre Sömmer da. In Sömmer, da wird es einen BPC geben, aber nicht die AV. Ah, okay. Dann ich mein Neuruppin Sömmer da, es ist irgendwie, ist das egal. Ich habe zu beidem kurzen Kontakt gehabt mit unserer AG Events, und im Moment sind wir nicht in der Lage, entsprechend ein Gegenangebot oder ein Mitangebot zu machen. Soweit der aktuelle Informationsstand. Danke, Michel. Bitte sehr, Elder. Ja, dann habe ich noch ein zweites Ding, und zwar die Themenwochen sind jetzt nochmal angesprochen worden, die wir in der Vergangenheit ja schon einige Male hatten, und in Zukunft sollen die auch wieder stattfinden. Man weiß im Moment noch nicht so genau, was und wo, weil man hätte gerne auch die Rückmeldung aus den ganzen KVs, wer denn davon überhaupt mitmachen würde. Und dazu eben noch, welche Themen überhaupt da gewünscht sind. Da möchte gerne auch der Bubo da auch, oder beziehungsweise auch die jeweiligen Themenbeauftragten, die dann darauf angeschossen werden, die möchten natürlich da gerne auch da Infos wieder zurückhaben, und die mir aktuell hier noch für den NRW noch fehlt. Das wär's. Weitere sonstige Themen. Aus dem Sprechenraum, aus dem Zuhörerraum auch gerne. Jo, das ist... da kommt doch noch jemand. Mario, bitte. Ich habe nur eine kurze Frage in Richtung Verwaltungstreffen. Seid ihr schon klar, wer da von euch hingeht? Du meinst VT mit IT? VT mit IT. Und zu dem IT werden zu sagen, über den Pac-Man hat er einen Abend, jetzt fällt mir der Name nicht mehr genau ein, ein Urgestein dieser Partei, der bei euch da irgendwie sein muss, angesprochen, aber... Das war auch einmal um die Ecke. Also der Plan ist halt von Thomas Knoblich, auch die IT da mal zusammenzubringen, um nochmal verschiedene Dinge einfach vielleicht klären zu können. Das nur nochmal als Hinweis. Ich weiß nicht, wie weit ihr das als Vorstand in die Hand nehmt und das auch so ein bisschen steuert, dass da einer aufschlägt. Also Urgestein der Partei wäre ja Michel eigentlich. Aber es ist wohl, wahrscheinlich werde ich in jedem Fall dort sein, der Ralf. Weiß ich nicht, der sollte beim nächsten Mal eigentlich wieder dabei sein, wenn seine technischen Probleme behoben sind. Und bezüglich der IT müssten wir dann nochmal mit Pac-Man uns darüber ins Benehmen setzen. Antöfel, ja, okay. Ja, aber danke für den Hinweis, Mario. Ja, da müssen wir dann nochmal reden. Weitere sonstige Themen, bitte sehr. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wären wir auch faktisch am Ende dieser Vorstandssitzung. Wir würden dann aller Voraussicht nach nochmal in den nicht öffentlichen Teil hinübergleiten. Ich schließe hiermit dann den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung vom 18.02. Die nächste Sitzung ist dementsprechend am 1. März. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Kann nächste Woche die LAFO-Sprechstunde empfehlen. Wahrscheinlich werden wieder brisante politische Themen besprochen werden. Hat sehr viel Spaß gemacht und guckt einfach mal rein. Vielleicht beleben wir ja alte Mumble-Zeiten wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Hiersein. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und Ende des öffentlichen Teils und hinübergleiten in den nicht öffentlichen Teil. Dankeschön und bis dahin. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.